Und dort spielen besonders bundesdeutsche Exportfirmen eine unheilsame Rolle im internationalen Waffengeschäft, weil das Außenwirtschaftsrecht, nach Meinung der Studie, nicht eng genug gefasst ist. Ein Beispiel. China soll nukleare Materialien nach Argentinien und Indien geliefert haben und habe diese Geschäfte über einen bundesdeutschen Makler abgewickelt. Der wiederum habe, um die Beschränkungen über Nuklearexporte in der Bundesrepublik zu umgehen, seine Niederlassung in der Schweiz mit eingebunden. Der Autor Leonard Spector will nun erreichen, dass Regierungen, die wiederholt in Nuklearschmuggel verstrickt sind, bestraft werden, zum Beispiel durch die Streichung von Entwicklungsgeldern. Außerdem müssten die Exportkontrollen erheblich verschärft werden, damit atomare Ambitionen anderer Länder wie Irak, Iran, Libyen und auch Südkorea im Keim erstickt werden. Neu dürfte nicht sein, was die Studie da vorbringt. Das Carnegie-Institut wertet vornehmlich Zeitungsartikel aus im internationalen Vergleich. Die Frage stellt sich, ob die Bundesrepublik wirklich mehr exportiert als andere Länder oder ob der Aufdeckungsjournalismus in Westdeutschland einfach mehr zutage fördert. Was die Studie dennoch nicht enthält, weil es schon vor 3 Tagen bekannt wurde, ist die Tatsache, dass die Amerikaner selber auch nicht ohne Flecken sind auf der bisher weißen Weste. Die Regierung Bush hat nämlich sogenannte militärische Supercomputer der Firmen IBM und Cray verkauft, und zwar auch an Länder wie Israel, Brasilien und Indien. 3 Länder, von denen man weiß, dass sie heimlich nukleare Waffen entwickeln oder im Falle Israel weiterentwickeln. Diese Supercomputer sind nun eine enorme Hilfe, denn sie ersparen im Grunde die Tests. Man kann also zum Beispiel die Flugbahn einer Rakete simulieren, den atmosphärischen Druck, die Stärke der Explosion und vieles mehr. Brasilien soll mit der Entwicklung ihrer Raketen schon so weit sein, dass Libyen als Käufer aufgetreten ist, und der Supercomputer hat auch eine seltsame Achse Israel-Südafrika geschaffen. Die Israelis dürfen nämlich ihre Raketen vor der Küste Südafrikas testen, dafür kaufen die Südafrikaner dann ein größeres Kontingent günstig ab. In Rumänien, meine Damen und Herren, ist eine neue Kommission gegründet worden, die die Verbrechen aus der Zeit der kommunistischen Herrschaft untersuchen soll. Aufzuklären gibt es in dem nach wie vor instabilen Rumänien wahrscheinlich noch einiges. Dazu gehören auch die Hintergründe für die Massaker im März. Sie werden der nationalistischen Front Rumänische Heimstatt angelastet, die für ein Großrumänien ohne nationale Minderheiten eintritt. Hinweise dafür sind jetzt in Ungarn aufgetaucht. Aus Budapest, Gabor Kiseli. Anlässlich des im Zuge der allgemeinen Demokratisierung an diesem Samstag in Großwartein, Nagyvára, zusammentretenden ersten Kongresses des Demokratenverbandes der Ungarn in Rumänien, der über 2,5 Millionen Menschen repräsentiert, muss mit neuen Unruhen gerechnet werden. Dies geht aus jenen Flugblättern hervor, die die nationalistische Organisation Vatra Romanevska, rumänischer Brandaltar, in Siebenbürgen verbreitet. Der für die in Marosvásárhely Tirgu Mures Mitte März gegen die ungarische Minderheit veranstalteten blutigen Pogrome verantwortliche Verband, dem sowohl Rechtsextremisten als auch zahlreiche Anhänger des Ceausescu-Regimes angehören, fasst sein Programm wie folgt zusammen. Ich zitiere: In Großrumänien werden fremde Elemente keinen Platz mehr haben. Raus mit den Ungarn, Zigeunern, Deutschen und den Juden. Vereinigt euch, damit wir sie gemeinsam von unserer heiligen Erde vertreiben können. Jetzt oder nie. Habt keine Angst, ihr schmutziges Blut zu vergießen. Jetzt ist die geeigneteste historische Stunde da, um uns von ihnen zu befreien. Die Deutschen haben wir zum Teil bereits vertrieben, doch es gibt noch viele, die wir nicht haben wollen. Ceausescu hat nicht lange gelebt, um sie unschädlich zu machen. Wir brauchen kein Europa. Hinauf zum Kampf. Nur die Vatra Romanevska wird uns retten. Zitat zu Ende. Indes verfügt die ungarische Nachrichtenagentur MTI über das für den inneren Gebrauch erstellte Aktionsprogramm der Organisation. Das Dokument, dessen Authentizität sowohl rumänische Emigrantenkreise als auch demokratisch gesinnte Rumänen bestätigen, enthält Einzelheiten über die Vorbereitung des zwischen dem 15. und dem 20. März in Tirgu Mures Marosvásárhely durchgeführten Blutbades. Neben den technischen Details heißt es da unter anderem, Zitat: Es ist unsere vorrangige Aufgabe, aus allen Formen der Einschüchterung Gebrauch zu machen und dabei die begabtesten Führungspersönlichkeiten des Feindes zu erledigen. Zitat zu Ende. Rumäniens Ministerpräsident Petre Roma, der neulich in Spanien darüber befragt worden ist, ob er die Vatra Romanevska, die vor kurzem auch mit Italien Italiens neofaschistischer Partei Kontakt aufgenommen hat, als gefährlich beurteile, antwortete